Vom Erhabenen, Teil 2 von Friedrich von Schiller. Praktisch erhaben ist also die Natur nirgends, als wo sie furchtbar ist, aber nun entsteht die Frage, ist dies auch umgekehrt so, ist sie überall, wo sie furchtbar ist, auch praktisch erhaben? Hier müssen wir abermals zum Begriff des Erhabenen zurückgehen, so eine wesentliche Erfordernis es dazu ist, dass wir uns als Sinnenwesen von dem Gegenstand abhängig fühlen, so wesentlich gehört auf der anderen Seite dazu, dass wir uns als Vernunftwesen von demselben unabhängig fühlen. Wo das Erste nicht ist, wo der Gegenstand gar nichts Furchtbares für unsere Sinnlichkeit hat, da ist keine Erhabenheit möglich. Wo das Zweite fehlt, wo er bloß furchtbar ist, wo wir uns ihm als Vernunftwesen nicht überlegen fühlen, da ist sie ebenso wenig möglich. Innere Gemütsfreiheit gehört schlechterdings dazu, um das Furchtbare erhaben zu finden und Wohlgefallen daran zu haben, denn es kann ja bloß dadurch erhaben sein, dass es unsere Unabhängigkeit, unsere Gemütsfreiheit zu empfinden gibt. Nun hebt aber die wirkliche und ernstliche Furcht alle Gemütsfreiheit auf. Das erhabene Objekt muss also zwar furchtbar sein, aber wirkliche Furcht darf es nicht erregen. Furcht ist ein Zustand des Leidens und der Gewalt. Das Erhabene kann allein in der freien Betrachtung und durch das Gefühl innerer Tätigkeit gefallen. Entweder darf also das furchtbare Objekt seine Macht gar nicht gegen uns richten, oder wenn dies geschieht, so muss unser Geist frei bleiben, indem unsere Sinnlichkeit überwältigt wird. Dieser letztere Fall ist aber höchst selten und erfordert eine Erhebung der menschlichen Natur, die kaum in einem Subjekt als möglich gedacht werden kann. Denn da, wo wir uns wirklich in Gefahr befinden, wo wir selbst der Gegenstand einer feindseligen Naturmacht sind, da ist es um die ästhetische Beurteilung geschehen. So erhaben ein Meersturm vom Ufer aus betrachtet sein mag, so wenig mögen die, welche sich auf dem Schiff befinden, das von demselben zertrümmert wird, aufgelegt sein, dieses ästhetische Urteil darüber zu fällen. Wir haben es also bloß mit dem ersten Fall zu tun, wo das furchtbare Objekt uns zwar seine Macht sehen lässt, aber sie nicht gegen uns richtet, wo wir uns vor demselben sicher wissen. Wir versetzen uns alsdann bloß in der Einbildung in den Fall, wo diese Macht uns selbst treffen könnte und aller Widerstand vergeblich sein würde. Das Schreckliche ist also bloß in der Vorstellung, aber auch schon die bloße Vorstellung der Gefahr bringt, wenn sie einigermaßen lebhaft ist, den Erhaltungstrieb in Bewegung, und es erfolgt etwas dem Analoges, was die wirkliche Empfindung hervorbringen würde. Ein Schauer ergreift uns, ein Gefühl von Bangigkeit regt sich, unsere Sinnlichkeit wird empört, und ohne diesen Anfang des wirklichen Leidens, ohne diesen ernstlichen Angriff auf unsere Existenz, würden wir bloß mit dem Gegenstande spielen, und es muss ernst sein, wenigstens in der Empfindung, wenn die Vernunft zur Idee ihrer Freiheit ihre Zuflucht nehmen soll. Auch kann das Bewusstsein unserer innern Freiheit nur insofern einen Wert haben und etwas gelten, als es damit ernst ist. Es kann aber nicht damit ernst sein, wenn wir mit der Vorstellung der Gefahr bloß spielen. Ich habe gesagt, dass wir uns in Sicherheit befinden müssen, wenn das Furchtbare uns gefallen soll. Nun gibt es aber Unglücksfälle und Gefahren, vor denen sich der Mensch niemals sicher wissen kann und die in der Vorstellung doch erhaben sein können und es auch wirklich sind. Der Begriff der Sicherheit kann also nicht darauf eingeschränkt werden, dass man sich der Gefahr physisch entzogen weiß, wie zum Beispiel, wenn man von einem hohen und wohlbefestigten Geländer in eine große Tiefe oder von einer Anhöhe auf die stürmende See hinabsieht. Hier freilich gründet sich die Furchtlosigkeit auf die Überzeugung von der Unmöglichkeit, dass man getroffen werden kann. Aber worauf wollte man seine Sicherheit vor dem Schicksal, vor der allgegenwärtigen Macht der Gottheit, vor schmerzhaften Krankheiten, vor empfindlichen Verlusten, vor dem Tode gründen? Hier ist gar kein physischer Grund der Beruhigung vorhanden, und wenn wir uns das Schicksal in seiner Furchtbarkeit denken, so müssen wir uns zugleich sagen, dass wir derselben nichts weniger als entzogen sind. Es gibt also einen zweifachen Grund der Sicherheit, vor solchen Übeln, denen zu entfliehen in unserem physischen Vermögen steht, können wir äußere physische Sicherheit haben. Vor solchen Übeln aber, denen wir auf natürlichem Weg nicht zu widerstehen noch auszuweichen imstande sind, können wir bloß innere oder moralische Sicherheit haben. Dieser Unterschied ist, besonders in Beziehung auf das Erhabene, wichtig. Die physische Sicherheit ist ein unmittelbarer Beruhigungsgrund für unsere Sinnlichkeit, ohne alle Beziehung auf unseren innern oder moralischen Zustand. Es wird daher auch gar nichts dazu erfordert, ein Objekt ohne Furcht zu betrachten, vor welchem man sich in dieser physischen Sicherheit befindet. Daher bemerkt man auch unter den Menschen eine bei weitem größere Einstimmigkeit der Urteile über das Erhabene solcher Objekte, deren Anblick mit dieser physischen Sicherheit verbunden ist, als derjenigen, vor denen man nur moralische Sicherheit hat. Die Ursache ist in die Augen fallend. Physische Sicherheit kommt jedem auf gleiche Art zugut. Moralische hingegen setzt einen Gemütszustand voraus, der nicht in allen Subjekten sich findet. Aber weil diese physische Sicherheit bloß für die Sinnlichkeit gilt, so hat sie für sich selbst nichts, was der Vernunft gefallen könnte, und ihr Einfluss ist bloß negativ, indem sie bloß verhindert, dass der Selbsterhaltungstrieb nicht aufgeschreckt und die Gemütsfreiheit aufgehoben wird. Ganz anders ist es mit der innern oder moralischen Sicherheit. Diese ist zwar auch ein Beruhigungsgrund für die Sinnlichkeit, sonst wäre sie selbst erhaben, aber sie ist es nur mittelbar durch Ideen der Vernunft. Wir sehen das Furchtbare ohne Furcht an, weil wir uns der Macht desselben über uns als Naturwesen entweder durch das Bewusstsein unserer Unschuld oder durch den Gedanken an die Unzerstörbarkeit unseres Wesens entzogen fühlen. Diese moralische Sicherheit postuliert also, wie wir sehen, Religionsideen, denn nur die Religion, nicht aber die Moral, stellt Beruhigungsgründe für unsere Sinnlichkeit auf. Die Moral verfolgt die Vorschrift der Vernunft unerbittlich und ohne alle Rücksicht auf das Interesse unserer Sinnlichkeit. Die Religion aber ist es, die zwischen den Forderungen der Vernunft und dem Anliegen der Sinnlichkeit eine Aussöhnung, eine Übereinkunft zu stiften sucht. Zur moralischen Sicherheit reicht es also gar nicht hin, dass wir eine moralische Gesinnung besitzen, sondern es wird noch dazu erfordert, dass wir die Natur in Einstimmung mit dem Moralgesetz oder was hier einerlei ist, dass wir sie uns unter dem Einfluss eines reinen Vernunftwesens denken. Der Tod zum Beispiel ist ein solcher Gegenstand, vor dem wir nur moralische Sicherheit haben. Die lebhafte Vorstellung aller Schrecknisse des Todes, verbunden mit der Gewissheit, ihm nicht entfliehen zu können, würde es den meisten Menschen, weil die meisten doch weit mehr Sinnenwesen als Vernunftwesen sind, durchaus unmöglich machen, mit dieser Vorstellung so viel Ruhe zu verbinden, als zu einem ästhetischen Urteil erfordert wird. Wenn nicht der Vernunftglaube an eine Unsterblichkeit auch noch selbst für die Sinnlichkeit eine leidliche Auskunft wüsste. Aber man muss dies nicht so verstehen, als ob die Vorstellung des Todes, wenn sie mit Erhabenheit verbunden ist, diese Erhabenheit durch die Idee der Unsterblichkeit erhielte. Nichts weniger. Die Idee der Unsterblichkeit, so wie ich sie hier annehme, ist ein Beruhigungsgrund für unseren Trieb nach Fortdauer, also für unsere Sinnlichkeit, und ich muss einmal für allemal bemerken, dass bei allem, was einen erhabenen Eindruck machen soll, die Sinnlichkeit mit ihren Forderungen schlechterdings abgewiesen worden sein und aller Beruhigungsgrund nur in der Vernunft zu suchen sein müsse. Diejenige Idee der Unsterblichkeit also, wobei die Sinnlichkeit gewissermaßen noch ihre Rechnung findet, wie sie in allen positiven Religionen aufgestellt ist, kann gar nichts dazu beitragen, die Vorstellung des Todes zu einem erhabenen Gegenstand zu machen. Vielmehr muss diese Idee nur gleichsam im Hintergrunde stehen, um bloß der Sinnlichkeit zu Hilfe zu kommen, wenn diese sich allen Schrecknissen der Zernichtung trost- und wehrlos bloßgestellt fühlte und unter diesem heftigen Angriff zu erliegen drohte. Wird diese Idee der Unsterblichkeit aber die herrschende im Gemüt, so verliert der Tod das Furchtbare und das Erhabene verschwindet. Die Gottheit, vorgestellt in ihrer Allwissenheit, die alle Krümmungen des menschlichen Herzens durchleuchtet, in ihrer Helligkeit, die keine unreine Regung duldet, und in ihrer Macht, die unser physisches Schicksal in ihrer Gewalt hat, ist eine furchtbare Vorstellung und kann deswegen zu einer erhabenen Vorstellung werden. Vor den Wirkungen dieser Macht können wir keine physische Sicherheit haben, weil es uns gleich unmöglich ist, derselben auszuweichen und Widerstand zu tun. Also bleibt uns nur moralische Sicherheit übrig, die wir auf die Gerechtigkeit dieses Wesens und auf unsere Unschuld gründen. Wir sehen die schreckhaften Erscheinungen, durch welche sie ihre Macht zu erkennen gibt, ohne Schrecken an, weil das Bewusstsein unserer Schuldlosigkeit uns davor sicherstellt. Diese moralische Sicherheit macht es uns möglich, bei der Vorstellung dieser grenzenlosen, unwiderstehlichen und allgegenwärtigen Macht, unsere Gemütsfreiheit nicht völlig zu verlieren, denn wo diese dahin ist, da ist das Gemüt zu keiner ästhetischen Beurteilung aufgelegt. Sie kann aber die Ursache des Erhabenen nicht sein, weil dieses Gefühl der Sicherheit, ob es gleich auf moralischen Gründen beruht, doch zuletzt nur einen Beruhigungsgrund für die Sinnlichkeit abgibt und den Trieb der Selbsterhaltung befriedigt, das Erhabene aber niemals auf Befriedigung unserer Triebe sich gründet. Soll die Vorstellung der Gottheit praktisch, dynamisch erhaben werden, so dürfen wir das Gefühl unserer Sicherheit nicht auf unser Dasein, sondern auf unsere Grundsätze beziehen. Es muss uns gleichgültig sein, wie wir als Naturwesen dabei fahren, wenn wir uns nur als Intelligenzen von den Wirkungen ihrer Macht unabhängig fühlen. Wir fühlen uns aber als Vernunftwesen selbst von der Allmacht unabhängig, insofern selbst die Allmacht unserer Autonomie nicht aufheben, unseren Willen nicht gegen unsere Grundsätze bestimmen kann. Nur insofern also, als wir der Gottheit allen Natureinfluss auf unsere Willensbestimmungen absprechen, ist die Vorstellung ihrer Macht dynamisch erhaben. In seinen Willensbestimmungen sich von der Gottheit unabhängig fühlen, heißt aber nichts anders als sich bewusst sein, dass die Gottheit nie als eine Macht auf unseren Willen wirken könne. Weil aber der reine Wille jederzeit mit dem Willen der Gottheit koinzidieren muss, so kann der Fall nie eintreten, dass wir uns aus reiner Vernunft gegen den Willen der Gottheit bestimmen. Wir sprechen ihr also bloß insofern den Einfluss auf unseren Willen ab, als wir uns bewusst sind, dass sie durch nichts anders als durch ihre Einstimmigkeit mit dem reinen Vernunftgesetz in uns, also nicht durch Autorität, nicht durch Belohnung oder Strafe, nicht durch Hinsicht auf ihre Macht in unsere Willensbestimmungen einfließen könne. Unsere Vernunft verehrt in der Gottheit nichts als ihre Heiligkeit und fürchtet auch nichts von ihr als ihre Missbilligung, und auch diese nur insofern, als sie in der göttlichen Vernunft ihre eigenen Gesetze erkennt. Es steht aber nicht in der göttlichen Willkür, unsere Gesinnungen zu missbilligen oder zu billigen, sondern das wird durch unser Betragen bestimmt. In dem einzigen Falle also, wo die Gottheit für uns furchtbar werden könnte, nämlich in ihrer Missbilligung, hängen wir nicht von ihr ab. Die Gottheit also vorgestellt als eine Macht, die unsere Existenz zwar aufheben, aber, solange wir diese Existenz noch haben, auf die Handlungen unserer Vernunft keinen Einfluss haben kann, ist dynamisch erhaben. Und auch nur diejenige Religion, welche uns diese Vorstellung von der Gottheit gibt, trägt das Siegel der Erhabenheit in sich. Anmerkung: Wieder diese Auflösung des Begriffs vom dynamisch Erhabenen, sagt Kant, scheint zu streiten, dass wir Gott im Ungewitter, Erdbeben und so fort als eine zürnende Macht und dennoch als erhaben vorzustellen pflegen, wobei es von unsrer Seite Thorheit sowohl als Frevel sein würde, uns eine Überlegenheit des Gemüths über die Wirkungen einer solchen Macht einzubilden. Hier scheint kein Gefühl der Erhabenheit unsrer eigenen Natur, sondern vielmehr Niedergeschlagenheit und Unterwerfung die Gemütsstimmung zu sein, die sich für die Erscheinung eines solchen Gegenstandes schickt. In der Religion überhaupt scheint Niederwerfen Anbetung mit zerknirschten, angstvollen Gebärden das einzig schickliche Benehmen in Gegenwart der Gottheit zu sein, welches daher auch die meisten Völker angenommen haben. Aber, fährt er fort, diese Gemütsstimmung ist mit der Idee der Erhabenheit einer Religion bei weitem nicht so notwendig verbunden. Der Mensch, der sich seiner Schuld bewusst ist und also Ursache hat, sich zu fürchten, ist in gar keiner Gemütsstimmung, um die göttliche Größe zu bewundern. Nur alsdann, wenn sein Gewissen rein ist, dienen jene Wirkungen der göttlichen Macht dazu, ihm eine erhabene Idee von der Gottheit zu geben, sofern er durch das Gefühl seiner eigenen erhabenen Gesinnung über die Furcht vor den Wirkungen dieser Macht erhoben wird. Er hat Ehrfurcht, nicht Furcht vor der Gottheit, dahingegen die Superstition bloße Furcht und Angst vor der Gottheit fühlt, ohne sie hochzuschätzen, woraus nie eine Religion des guten Wandels bloß Gunstbewerbung und Einschmeichelung entstehen kann. Kants Kritik der ästhetischen Urteilskraft, Analytik des Erhabenen. Ende der Anmerkung. Der Gegenstand des praktisch Erhabenen muss für die Sinnlichkeit furchtbar sein. Unserem physischen Zustand muss ein Übel drohen und die Vorstellung der Gefahr muss den Selbsterhaltungstrieb in Bewegung setzen. Unser intelligibles Selbst, dasjenige in uns, was nicht Natur ist, muss sich bei jener Affektion des Erhaltungstriebs von dem sinnlichen Teil unseres Wesens unterscheiden und seiner Selbstständigkeit, seiner Unabhängigkeit von allem, was die physische Natur treffen kann, kurz seiner Freiheit sich bewusst werden. Diese Freiheit ist aber schlechterdings nur moralisch, nicht physisch, nicht durch unsere natürliche Kräfte, nicht durch unseren Verstand, nicht als Sinnenwesen dürfen wir uns dem furchtbaren Gegenstand überlegen fühlen. Denn da würde unsere Sicherheit immer nur durch physische Ursachen, also empirisch, bedingt sein und also immer noch eine Abhängigkeit von der Natur übrig bleiben, sondern es muss uns völlig gleichgültig sein, wie wir als Sinnenwesen dabei fahren, und bloß darin muss unsere Freiheit bestehen, dass wir unseren physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserem Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes betrachten, was auf unsere moralische Person keinen Einfluss hat. Groß ist, wer das Furchtbare überwindet, erhaben ist, wer es auch selbst unterliegend nicht fürchtet. Hannibal war theoretisch groß, da er sich über die unwegsamen Alpen den Durchgang nach Italien bahnte. Praktisch groß oder erhaben war er nur im Unglück. Groß war Herkules, da er seine 12 Arbeiten unternahm und beendigte. Erhaben war Prometheus, da er am Kaukasus angeschmiedet seine Tat nicht bereute und sein Unrecht nicht eingestand. Groß kann man sich im Glück erhaben, nur im Unglück zeigen. Praktisch erhaben ist also jedweder Gegenstand, der uns zwar unsere Ohnmacht als Naturwesen zu bemerken gibt, zugleich aber ein Widerstehungsvermögen von ganz anderer Art in uns aufdeckt, welches zwar von unserer physischen Existenz die Gefahr nicht entfernt, aber welches unendlich mehr ist, unsere physische Existenz selbst von unserer Persönlichkeit absondert. Es ist also keine materiale und bloß einen einzelnen Fall betreffende, sondern eine idealische und über alle möglichen Fälle sich erstreckende Sicherheit, deren wir uns bei Vorstellung des Erhabenen bewusst werden. Dieses gründet sich also ganz und gar nicht auf Überwindung oder Aufhebung einer uns drohenden Gefahr, sondern auf Wegräumung der letzten Bedingung, unter der es allein Gefahr für uns geben kann, indem es uns den sinnlichen Teil unseres Wesens, der allein der Gefahr unterworfen ist, als ein auswärtiges Naturding betrachten lehrt, dass unsere wahre Person, unser moralisches Selbst gar nichts angeht.